B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Mit Henrik Jarczyk und folgenden Themen. Anlass zum Rechtsstreit. Polen wegen Diskriminierung von Minderheiten verklagt. Frage der Perspektive. Frankreichs Nukleardoktrin auf dem Prüfstand. Stein des Anstoßes. Denkmalstreit im nordböhmischen Nowy Bor. Sowie schließlich Art des Naturschutzes. Vogelparadies ausgerechnet auf Sizilien. Eine Zeit lang haben sie zugeschaut, doch irgendwann war auch ihre Geduld am Ende. Nachdem Polen die versprochene Antidiskriminierungsgesetze nicht so umsetzte, wie es die EU-Kommission verlangt, wurde das Land nun vor dem Europäischen Gerichtshof offiziell verklagt. Polen, so die Begründung, habe die EU-Richtlinie zur Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse nur sehr rudimentär in nationales Recht umgesetzt. Nun steht die Regierung in Warschau also am Pranger. Zu Recht, meint die Kommission, denn die entsprechende Richtlinie hätte das Land spätestens am Tag seines EU-Beitritts, vor 6 Jahren also, umsetzen müssen. Ludger Kaczmierczak über einen weiteren vermeidbaren Prozess gegen ein scheinbar beratungsresistentes EU-Mitglied. Als sein Lebensgefährte 1998 starb, wollte Piotr Korczak den Mietvertrag, den einst sein Partner unterschrieben hatte, übernehmen. Doch die Stettiner Stadtverwaltung wies dieses Ansinnen zurück, mit dem Argument, dass das polnische Hinterbliebenenrecht nur für heterosexuelle Partnerschaften gelte. Korczak zog durch alle Instanzen und verlor, bis ihm der Europäische Gerichtshof vor wenigen Wochen endlich Recht gab, zum Ärger der Konservativen im Land. Diese weigern sich seit langem, schwulen Paaren die gleichen Rechte einzuräumen wie verheirateten Männern und Frauen. Das Gericht urteilte einstimmig, dass Polen im Fall Korczak gegen das Diskriminierungsverbot der Europäischen Menschenrechtskonventionen verstoßen habe. Kaum ist die Tinte der Richter getrocknet, da droht bereits die nächste Schelte aus Straßburg. Gerade hat die EU-Kommission gegen Polen eine weitere Klage eingereicht, wegen der mangelhaften Umsetzung der EU-Vorschriften zum Verbot der Diskriminierung aufgrund der Rasse oder ethnischen Herkunft, wie es im Brüsseler Bürokratenjargon heißt. Anders formuliert, Polen gewährt Ausländern nicht die gleichen Rechte wie Einheimischen. Ein Vorwurf, auf den die Menschen im Zentrum von Warschau sehr unterschiedlich reagieren. Ich finde, dass man in Polen keine Zeichen von Rassismus beobachten kann. Es gibt natürlich auch hierzulande Rassisten, aber ich denke, die Mehrheit ist tolerant. Es ist schwer zu sagen, aber ich halte die Polen nicht für sonderlich tolerant. Ich habe einen ausländischen Freund und einige Bekannte reagieren doch sehr komisch auf diese Beziehung. Das ist wie mit den Fußballfans. Die größte Aufmerksamkeit erwecken immer diejenigen, die eine Randerscheinung sind. In ihrer Mehrheit sind die Polen sicher keine Rassisten, aber die Minderheit entstellt das allgemeine Bild. Zu Zeiten der kommunistischen Volksrepublik gab es, ähnlich wie in der DDR, neben den Vietnamesen so gut wie keine Ausländer in Polen. Auch kurz nach der politischen Wende schien das politisch und wirtschaftlich instabile Land für Einwanderer nicht besonders attraktiv zu sein. In den vergangenen Jahren habe sich dies geändert, sagt ein junger Libanese, der seit 6 Jahren in Warschau lebt und arbeitet. Wenn du in Paris auf dem Flughafen landest, denkst du, du bist in China oder Marokko, so verschieden sind dort die Menschen. Aber auch hier ändert sich das langsam. Es gibt mittlerweile viele Kinder aus Mischehen und mehr ethnische Vielfalt auf den Straßen. Vor kurzem hat uns in der Firma eine dunkelhäutige Vertreterin besucht. Wir dachten, dass wir jetzt vielleicht Englisch miteinander reden müssten, aber nein, sie war eine ganz normale Polin. Brüssel würdigt zwar, dass Polen die EU-Vorschriften zum Schutz von Minderheiten im Bereich des Arbeitsmarktes schnell umgesetzt hat. Im Hinblick auf die soziale Absicherung, die Bereitstellung von Wohnraum oder den Zugang zu Bildungseinrichtungen gebe es jedoch keine klaren Antidiskriminierungsbestimmungen, moniert die EU-Kommission. Wieder urteilen die Straßburger Richter über die polnische Rechtsprechung und wieder droht den Polen eine Niederlage. Frankreich ist die 4. Atommacht weltweit und gedenkt dies auch zu bleiben. Im Rahmen der Überprüfungskonferenz zum nuklearen Nichtverbreitungsvertrag, die wie alle 5 Jahre wieder seit Anfang Mai im UN-Hauptsitz in New York stattfindet, verkündet Staatspräsident Nicolas Sarkozy, seine Heimat Frankreich setze weiterhin auf die atomare Abschreckung. Die Vision einer atomwaffenfreien, die sein amerikanischer Amtskollege Barack Obama propagierte, zum Trotz. Global Zero? Non merci. Susanne Krause über die französische Nukleardoktrin. Vor dem Kernreaktor wurde eigens ein Partyzelt aufgeschlagen. Die französische Regierung lädt eine Handvoll ausländischer Journalisten zu einem Tag der offenen Tür. In Marcoule, der größten Nuklearanlage Europas, 30 Kilometer entfernt von der südfranzösischen Stadt Avignon. Seit General de Gaulle 1958 das nationale Atomprogramm startete, steht Marcoule im Dienst der Bombe und gilt nun der Regierung in Paris als Symbol für ihre nukleare Abrüstung. Vorbildlich und weltweit einmalig sei die, sagt Daniel Verwerde. Verwerde leitet beim staatlichen Kommissariat für Atomenergie die Abteilung militärische Anwendungen. C'est en effet la première fois. Zum allerersten Mal öffnet eine Atommacht die Türen der Orte, an denen Spaltmaterial für die Nuklearwaffen hergestellt wurde. Unsere symbolische Initiative zeugt zum einen davon, dass Frankreich sich für die atomare Abrüstung stark macht, zum anderen markiert sie unser Bemühen um Transparenz. Vom Partyzelt geht es zur atomaren Wiederaufarbeitungsanlage UP1, ein mehrstöckiger grauer Betonbau, der 1000 Arbeitsräume enthält. Hier wurde das Plutonium für die Bombe gewonnen. Deshalb müssen die Besucher von Kopf bis Fuß mit einer Schutzkluft ausgestattet werden. Seit UP1 im September 1997 stillgelegt wurde, herrscht hier Baustellenatmosphäre. Der Rückbau ist mittlerweile unumkehrbar, führt Werksleiter Gérard Fraisse im Herz der Atomanlage vor. Dort standen früher an die 200 gläserne Laborkästen, in denen das hochgiftige Plutonium in Münzform gebracht wurde. Heute ist der Raum leer. Ich kenne die Anlage schon länger, ebenso wie einige Mitarbeiter, die sie damals mit erbauten. Dass ich nun für den Rückbau zuständig bin, lässt mich deshalb nicht kalt. Das Aus für die Wiederaufarbeitungsanlage hat einige Leute hier ziemlich angeschlagen. Ihre Arbeit war für sie mehr als nur ein Gelderwerb. Sie fühlten sich im Dienste der Nation. Sie waren stolz auf ihren Job. Frankreichs atomare Abrüstung beschränkt sich nicht auf den Rückbau der Einrichtungen, die waffenfähiges Spaltmaterial herstellten. Die Atomtestbasis in der Südsee ist seit 1996 definitiv dicht. Gleichzeitig unterzeichnete Paris den Atomtest-Sperrvertrag. Und das nukleare Arsenal wurde um ein Drittel abgespeckt. Doch die Atombombe, die Abschreckungsdoktrin, wird damit nicht grundsätzlich in Frage gestellt, wie Staatschef Sarkozy seit 2008 offiziell bekräftigt. Für ihn ist die nukleare Verteidigungsstrategie auch nach dem Ende des Kalten Krieges weiterhin angemessen. Certains nous disent que la dissuasion nucléaire n'est pas adaptée au 21e siècle. Je n'en crois rien. Angesichts der unsicheren Welt handelt es sich dabei um die Lebensversicherung unserer Nation. Ebenso garantiert sie uns Unabhängigkeit und Handlungsfreiheit bezüglich jeglicher Gefahr für unsere vitalen Interessen. Ich gehe also davon aus, dass Frankreich so lange, wie die Atomwaffen für unsere Sicherheit notwendig sind, auch über solche Einsatzmittel verfügen muss. J'entends donc que la France dispose de telles capacités aussi longtemps que les armes nucléaires seront nécessaires à notre sécurité. Nur ein Häuflein Atomwaffengegner im Land kritisiert, dass nie konkret definiert wird, was genau unter den Begriff vitale Interessen falle. Für sie stellt die Atombombe keine Lebensversicherung dar, sondern ein Mittel zum kollektiven Selbstmord. Umso mehr, seit 2006 der damalige Staatspräsident Jacques Chirac einen Kurswandel bei der Verteidigungspolitik einläutete, dem Sarkozy folgt. Die heutigen Bedrohungen durch sogenannte Schurkenstaaten oder terroristische Vereinigungen will Paris mit kleineren, zielgenauen Atomwaffen parieren. Ein Unding, meint Bernard Norlin. Während seiner Armeekarriere stand Norlin Jahrzehnte hinter der Nukleardoktrin. Heute ist er General in Pension und wirbt für den Slogan Stopp den Atomwaffen. General de Gaulle sah die Atomwaffe als reines Instrument der Abschreckung. Heute jedoch wird der Einsatz der Bombe sozusagen in die militärische Strategie integriert. Und das bedeutet den Bruch mit unserer nationalen Atomdoktrin, mit dem Tabu, das besagte, dass die Atomwaffe dazu da sei, nie eingesetzt zu werden. Damit aber wirft Bernard Norlin im Chor mit einigen wenigen Politikern der Regierung vor, gebe Paris weltweit ein schlechtes Vorbild ab, geeignet, die illegale Verbreitung von atomarem Material anzuheizen. Im scharfen Kontrast zu den offiziell verkündeten Bemühungen von Paris, weltweit die atomare Abrüstung voranzutreiben. Die deutsch-tschechischen Beziehungen waren wohl noch nie so gut wie heute. Wie heikel manche Fragen dennoch bleiben, zeigt sich immer dann, wenn das Thema populistisch ausgeschlachtet wird. So beschwor Tschechiens Präsident Václav Klaus wortgewaltig alte Ängste vor den Deutschen herauf, als es darum ging, eine Ausnahmeregelung zum Lissabon-Vertrag herbeizuverhandeln. Und in der nordböhmischen Kleinstadt Novi Bor wird vor den tschechischen Parlamentswahlen Ende Mai ein unscheinbares Denkmal zum Zankapfel. Der Stein des Anstoßes erinnert an 9 Deutsche, die unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkrieges von tschechischen Soldaten gefoltert und ermordet wurden. Christina Jansen über einen sonderbaren Denkmalstreit in Tschechien. Walter Trägers Elternhaus in Novi Bor, dem früheren Haider, ist heute ein Kindergarten. Der 80-Jährige blickt über den Zaun auf die alten Obstbäume und das modern renovierte Gebäude. Ich saß hier im Wohnzimmer, das waren die 2 Fenster hier, und lernte tschechische Vokabeln und sah plötzlich hinten in der Ecke 2 oder 3 Soldaten über den Zaun springen. Die gingen hinter Bäumen in Stellung und standen da mit aufs Haus gerichteten Gewehren. Was danach geschah, hat sich ins Gedächtnis Walter Trägers eingebrannt. Die tschechischen Soldaten sperrten Vater, Mutter und 3 Kinder in einen Raum, durchsuchten das Haus und führten den Vater schließlich ab. Gegen Abend machte sich Walter Träger, damals 15 Jahre alt, auf den Weg zum Rathaus, um dort etwas über das Schicksal seines Vaters zu erfahren. Und direkt rechts neben dem Tor lagen 8 fürchterlich blutende, verstümmelte Menschen. Die hat man hier an dieser Mauer erschossen und an denen musste ich vorbeigehen. Die Täter waren Soldaten der tschechoslowakischen Armee. Ihre Einheit sollte in den Wochen nach Kriegsende für Sicherheit sorgen, Waffen einsammeln und die Abschiebung der deutschen Minderheit organisieren. Bei der Razzia am 2. Juni 1945 entdeckten die Soldaten in den Häusern einiger Deutscher in Haida angeblich Waffen. 8 Deutsche wurden zur öffentlichen Hinrichtung ausgewählt, darunter 2 Frauen und alte Männer. Sie wurden auf dem Marktplatz stundenlang mit Gummiknüppeln geschlagen und immer wieder mit kaltem Wasser zu Bewusstsein gebracht. Danach wurden sie erschossen. Der Arzt Alfred Träger befand sich nicht unter den 8 Toten. Er wurde tags darauf aus einem Transport abgeschobener Deutscher herausgegriffen und umgebracht. Sein Leichnam wurde nie gefunden. Auf dem Waldfriedhof von Novi Bor erinnert seit 4 Jahren eine Gedenktafel in deutscher und tschechischer Sprache an die 9 Ermordeten. Der Stadtrat hatte dem Denkmal nach einer intensiven öffentlichen Debatte zugestimmt. Grundlage war die Initiative des engagierten Lokalhistorikers Jan Tichy. Seine Rechercheergebnisse widerlegten die Behauptung, bei den Hingerichteten habe es sich um Nazi-Verbrecher gehandelt. Das Archiv der Stadt Leitmeritz hat eine Datensammlung herausgegeben, wer war wer im Sudetenland. Das ist eine Liste mit zehntausenden Namen. Ich habe den Direktor des Archivs gebeten, noch einmal gezielt nach den 9 Namen aus Haida zu suchen. Und die Antwort war, dass alle Namen erneut geprüft wurden und keiner in irgendeiner Weise im Zusammenhang mit Nazi-Verbrechen zu finden sei. Man hat absolut nichts gefunden. Doch mit seinen Nachforschungen hat sich Tichy nicht nur Freunde gemacht. Eine kleine Gruppe radikaler Denkmalsgegner beschimpft ihn als Nestbeschmutzer. Sie fordern, den Gedenkstein wieder zu entfernen und verschaffen sich mit aggressiver Rhetorik Gehör. Der Gemeinderat der Stadt steht massiv unter Druck. Publizist Tichy spricht von einer Diffamierungskampagne. Eine tschechische Zeitzeugin aus Novi Bor gibt aus Angst keine Interviews mehr. Ihren Stammtisch haben die Denkmalsgegner in der Bierkneipe Ajetto am Rande des Stadtzentrums. Mit Faltblättern und Kopien historischer Dokumente gewappnet, erklären sie ihren Blick auf die Geschichte. Das alte Haida, mein Sprecher Josef Doschkarsch, sei eine Nazi-Stadt gewesen. Der 2. Juni war kein Massaker, da wurden Verbrecher hingerichtet. Ihnen wurde nachgewiesen, dass sie ihre Waffen nicht abgegeben hatten. Deshalb wurden sie nach damaligem Recht und Gesetz hingerichtet. Auch Josef Doschkarsch blickt auf eine traurige Familiengeschichte zurück. Vater und Onkel wurden von den Nazis umgebracht. Aus seiner Sicht spricht ein entscheidendes Argument gegen das Denkmal. Der ermordete Arzt Alfred Träger war Mitglied der NSDAP und der SS. Und wer in der NSDAP war, der ist ein Verbrecher. Wer in der SS war, der ist ein Verbrecher. Deswegen darf dieses Denkmal hier nicht stehen. Auf keinen Fall. Die komplizierte Geschichte zeigt exemplarisch, wo der deutsch-tschechische Dialog an seine Grenzen stößt. Walter Träger und seine Familie haben aus der SS-Mitgliedschaft des Vaters nie einen Hehl gemacht. Sohn Walter hat selbst akribisch recherchiert, um Gewissheit zu erlangen. Sein Vater habe den Anschluss des Sudetenlandes an das Deutsche Reich anfangs tatsächlich begeistert begrüßt. Doch nachdem er von den Konzentrationslagern in Polen erfahren habe, habe er das Hitler-Konterfei im Wohnzimmer abgehängt. Und bei den tschechischen Mitbürgern in Haida habe Alfred Träger nie unter Verdacht gestanden, ein aktiver Nazi gewesen zu sein. Im Gegenteil. Als der Armeearzt nach Kriegsende in den Ort zurückkehrte, wurde er vom neu eingesetzten tschechischen Stadtrat mit offenen Armen empfangen. Wenn mein Vater in irgendeiner Form jetzt ein fundamentalistischer oder irgendwie, sagen wir mal, aktiver Nazi gewesen wäre, dann hätten die wahrscheinlich gesagt, gehen Sie mal nach Haus und verhalten Sie sich ruhig. Das haben sie nicht gesagt, sondern haben gesagt, gehen Sie ins Krankenhaus, Sie werden als Primarius wieder eingesetzt und bringen Sie das Krankenhaus in Schuss. Und so steht der heute 80 Jahre alte Sohn, ein Mann von gelassener Heiterkeit, auf dem Waldfriedhof von Nový Bor, wissend, dass das Denkmal für einige ein Stein des Anstoßes bleiben wird. Irgendwie betrachten wir das schon als die Grabstätte für meinen Vater. Wenn man sowas sagt, dann überkommt einen plötzlich wieder ein ganz anderes Gefühl, nicht? Dass die Stadt Nový Bor der Gedenktafel zugestimmt hat, hat Walter Träger als geradezu erlösende Geste empfunden. Er hofft, dass eines Tages auch die Gegner des Denkmals ihre Hand zur Versöhnung ausstrecken. Ich habe das erst im Sommer letzten Jahres erfahren, dass der Vater vom Doschkas von den Nazis umgebracht wurde. Und ich habe ja dann auch gesagt, dann habe ich zumindest das Verständnis, dass er keine Freunde in den Deutschen sieht. Aber wir sollten doch eigentlich eher über den Gräbern unserer Väter eine andere Einstellung zu den Dingen finden, nicht? Wir sind ja beide Opfer. Das Denkmal wieder abzubauen sei absolut ausgeschlossen, sagt der Bürgermeister von Nový Bor, Jindřich Mareš. Damit spricht er für die große Mehrheit im Ort. Wir leben heute zusammen in einem Europa. Warum sollen wir immer wieder die Gräuel der Vergangenheit beschwören? Wir sind doch die Generation, die den Krieg gar nicht mehr erlebt hat. Wir sind keine Faschisten oder Antifaschisten mehr. Wir sind fähig, uns zu versöhnen und zusammenzuarbeiten. In vielen anderen tschechischen Gemeinden verläuft die Diskussion ganz ähnlich. Die Tatsache, dass sie überhaupt geführt wird, zeigt zweierlei. Es ist schon viel geschehen, aber es bleibt noch viel zu tun, wenn es um die Aufarbeitung der deutsch-tschechischen Geschichte geht. Italiener und Naturschutz, eigentlich zwei Dinge, die nicht zusammenzupassen scheinen. Kein Wunder, wenn dieser Eindruck entsteht, denn immer wieder sorgen Italiener für Schlagzeilen, weil sie auf Singvögel schießen. Vor allem in der Toskana gilt dies nicht nur als vergnüglicher Zeitvertreib. Vogeljäger rechtfertigen ihr Tun auch mit der vermeintlichen Tradition. Singvögel gelten aber auch als Leibspeise, beispielsweise als Polenta ossei, Maisbrei mit Vögeln. Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit, denn es gibt auch Italiener, die für den Schutz von Vögeln kämpfen. Ulrike Nicola über eine durchaus positive Entwicklung und ein Naturschutzgebiet im Südosten der italienischen Insel Sizilien. Schöne Flamingos und Störche gibt es hier, sagt der sizilianische Forstbeamte am Eingang zum Naturschutzgebiet Vendicari und zeigt zu den Holzstegen, die durch das teils sumpfige, teils sandige Gelände bis zum Meer führen. Dazwischen liegen hinter Schilf mehrere kleine Lagunen, sogar Waldstücke und Dünen, in denen sich Watt- und Stelzvögel und viele mehr tummeln. Ich habe ein Fernglas dabei, also ein Graureiher haben wir, Wasservögel halt. Ein Falken, der da saß und auf Beute lauerte und ein paar Singvögel, die ich aber nicht identifizieren konnte. Es ist wirklich hier ein Naturparadies. Sizilianische Schwanzmeisen fühlen sich hier ebenso wohl wie Wanderfalken, denn in Vendicari können sie fast ungestört leben. Auch Zugvögel finden im Frühling und Herbst eine sichere Rast. Gemäß der europäischen Vogelschutzrichtlinie ist Italien, genauso wie Deutschland und alle anderen EU-Länder, dazu verpflichtet, eine gewisse Anzahl an Vogelschutzgebieten auszuweisen, um wildlebende Tiere zu schützen. Ansonsten droht ihnen eine Klage und Bußgeld. Wie diese Gebiete jedoch gepflegt werden, steht praktisch auf einem anderen Blatt. Auf Sizilien jedoch tut sich was. Jetzt steht dahinter die Forstverwaltung Syrakus, die das Ganze übernommen hat. Die haben viele Forstarbeiter und die arbeiten ganz gerne hier an der frischen Luft. Und es ist deutlich besser angelegt, als ich das im letzten Herbst noch gesehen habe. Peter Ammann aus München ist ein echter Kenner Siziliens und führt seit Jahren regelmäßig Reisegruppen über die Insel. Auch seine deutschen Begleiter sind von der Sauberkeit und Anlage des Naturschutzgebietes begeistert. Sehr schön. Ja, das Naturschutzgebiet ist wirklich schön. Es ist auch gut hergerichtet mit den Wegen, die man da durchgehen kann. Ich habe es auch nicht so vermutet, muss ich sagen, weil man die Italiener eigentlich nicht so naturfreundlich einschätzt, insgesamt gesehen. Aber mei, hier ist im Süden, vielleicht denkt man da auch anders. Ne? Pflege verblüffend gut. Es kann sich vielleicht Deutschland an manchen Stellen eine Scheibe abschneiden. Das war nicht immer so. Zwar wurde der rund 15 Kilometer lange Küstenstreifen bereits 1974 unter Landschaftsschutz gestellt, doch in den 80er Jahren sollte hier trotzdem eine Touristensiedlung mit 5000 Betten entstehen. Nur dem Kampf einzelner Naturschützer ist es zu verdanken, dass Vendicari heute tatsächlich ein Schutzraum für Tiere ist, denn es gab überhaupt kein Bewusstsein dafür, und es war ein Freund von mir, inzwischen verstorben, Bruno Ragonese, der diesen Kampf angeleitet hat, und der musste eine große Überzeugungsarbeit leisten. Er war der Initiator dieses Küstenstreifen, der wie viele andere vorgesehen war, illegal besiedelt zu werden oder touristisch erschlossen zu werden. Wer die Worte Italien und Singvögel hört, hat schnell Bilder von zahlreichen getöteten Vögelchen vor Augen, die in der Pfanne landen. Auf Sizilien stimmt dieses Bild nicht ganz, meint Peter Ammann. In Sizilien wurden Singvögel selten gegessen, also ist kein Thema in Sizilien. Aber aus einem männlichen Gehabe wird im Herbst ganz gerne in die Luft geschossen und dabei fällt auch der eine oder andere Vogel vom Himmel. Gleichzeitig besuchen immer mehr Sizilianer das Vogelschutzgebiet Vendicari. Manche kommen immer wieder hierher. Ich war schon 3 oder 4 Mal hier zum Entspannen. Auch wenn ich mal Stress habe, denke ich an diesen ruhigen Ort. Ich liebe die Lagunen, die Seen und die vielen Vogelarten, aber auch die Mücken, denn die gehören ebenso zur Natur. Ein neues Bewusstsein für die Natur? Ja und nein, meint Peter Ammann. Diesen Fleck wissen Sie zu schätzen, aber jeder hätte trotzdem gerne seine Villa mehr. Ich glaube, es wird vor allem tatsächlich von den Süditalienern als Ausflugsort angenommen. Man sieht also Familien mit Kindern und im Sommer kommen sie zum Schwimmen und sie genießen es, an dem Ort zu sein. Irgendwas Positives passiert schon. Soweit Ulrike Nicola über ein Vogelparadies, ausgerechnet auf Sizilien. So viel im Europa-Report heute.